Guten Abend, ich darf euch herzlich begrüßen zur heutigen Bufo-Sprechstunde am 6.7.2015. Ich bitte um Entschuldigung, dass es etwas später losgeht. Das war dem geschuldet, dass in der Redaktionssitzung vorher jemand unbedingt noch wichtigere Dinge hatte, als 60 Leute hier pünktlich anfangen zu lassen. Ich darf herzlich begrüßen heute Abend den Christos, Marc und Michael, die heute da sind. Pat-Link habe ich gerade schon gepostet im Mumble-Chat. Wie gehabt, jeder kann sich gerne ans Mikro stellen, nachdem der Bufo erzählt hat, was er so gemacht hat, oder Fragen ins Pad posten. Die Fragen werden dann vorgelesen und beantwortet, wenn jemand am Mikro steht. Dann würde ich die Bufos mal bitten, etwas zu erzählen oder zu berichten. Soll ich anfangen? Mag jemand anders? Ja, mach mal. Gut, ich war in, in Warschau? Bei der PPR-Veranstaltung. Freitag bin ich hingefahren. Wir haben das ein bisschen unterschätzt mit dem Auto. Es hat irgendwie länger gedauert mit Staus. Also es waren irgendwie 12, 13 Stunden, wo ich da rüber gefahren bin. Es waren einige Länder da. Es gibt auf der PPI-Ebene eine Satzung, die besagt, ich glaube 30% der Mitglieder müssen da sein, um abzustimmen. Und das waren 14 Länder. Diese 14, 15 Länder nach Hin- und Her-Telefoniererei am Samstag hat es geklappt. Es gab Satzungsänderungsanträge, wie bei Piraten das so üblich ist. Es gab Änderungsanträge, das alles auf Englisch. Das war aus meiner Sicht relativ interessant. Es gab, was ich positiv fand, Positionspapiere, die politischer Natur waren für die PPI, die zu 95% von den Deutschen eingereicht worden sind. TTIP wurde von den Tschechen übernommen, das war härter, aber grundsätzlich waren die 10, 12 Positionspapiere, ich habe die jetzt nicht alle im Kopf, alle übernommen. Ich glaube, 9 davon waren von uns, also von der deutschen Seite, und eine von den Tschechen und die Schweizer hatten auch welche. Das Besondere war, dass, jetzt nenne ich es mal diplomatisch, ich wurde da irgendwie von Brasilien angegangen, dass wir Deutschen die PPI kontrollieren wollen würden, war da ein bisschen überrascht, dass wir das überhaupt wollen. Hab ihnen erstmal erklärt, dass wir das nicht wollen. Selbstverständlich wollen wir helfen und dann gab es halt eine Diskussion und einige Leute waren irgendwie unzufrieden, dass wir aus Deutschland so viele Member, also im Board haben, also im Vorstand, und da gab es einen Satzungsänderungsantrag, dass man nur noch einen aus jedem Land nimmt. Da waren halt Belgien dann wieder glücklich und Holland und Brasilien und Mexiko und wie die alle hießen. Dann wurde der neue Vorstand gewählt, der war zum ersten Mal aus 5 Kontinenten besetzt, einer aus Brasilien, der Henry, dann die aus Mexiko, muss ich raussuchen. Dann war noch ein Paki, unser Paki aus NRW ist jetzt dort zweiter oder Vize-Chairman. Der Andrew ist erster und einer aus der Schweiz. Also der Andrew ist aus Neuseeland. Das waren die letzten 3 Tagen. Ich bin vor 20 Minuten gerade zu Hause angekommen. Also wenn es dazu Fragen gibt, mir einfach stellen. Okay, dann mache ich spontan weiter. Schönen guten Abend an alle. Ich war die letzte Woche in erster Linie damit beschäftigt, das Crowdfunding-Projekt für den P-Shop zu finalisieren. Seit Mittwoch haben auch ganz viele Leute und Gliederungen E-Mail und Anträge bekommen. Es gibt seit gestern auch einen kleinen Spendenaufruf auf dem Vorstandsportal. Ich hoffe, wir bekommen die Summe zusammen. Ach ja, am Wochenende war ich in Berlin mit den Schatzmeistern und mit BIM, auch in Sachen P-Shop, um da so ein bisschen über die Verträge zu sprechen. Jo, bei mir war auch seit dem letzten Montag das Mumble mit den Yuppies, das war am Dienstag. Und da sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen, was wie denn die einzelnen Ansichten sind. Daran teilgenommen haben der Michael, der Carsten und ich von Piratenseite und von Yuppie-Seite viele deren Mitglieder. Moderiert wurde es von Vorstandsmitglieder Nina von Yuppies. Im Endeffekt wurden viele Punkte angesprochen, wo ich denke, dass häufig als Ursache ein Kommunikationsproblem vorliegt. Auf der anderen Seite ist es wohl auch so, dass sich die Betrachtungsweisen von bestimmten Themen im Laufe der letzten Jahre auseinanderentwickelt hat. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt, ob wir einen gemeinsamen Weg weiterhin finden oder ob sich irgendwas in der Beziehung ändern wird. Aber das müsste im Endeffekt dann sowieso nochmal in weiteren Veranstaltungen und so weiter erörtert werden. Dafür war dieser Rahmen viel zu kurz, aber es war auf jeden Fall ein guter Anfang, um mal hier in den Dialog einzutreten. Darf ich da was nachfragen? Sicher. Ich habe was gehört, dass es davon eine Aufzeichnung gibt. Wo kann man die sich anhören? Ich weiß jetzt nicht genau, wer die gemacht hat. Habe ich die gemacht? Also wenn ich sie gemacht habe, habe ich sie getwittert. Ansonsten gibt es mit Sicherheit irgendwo auf der Seite von den Yuppies. Aber ich kann es jetzt auswendig nicht sagen. Ja, zu guter Letzt der Michael. Hallo Michael, bist du heute verständlich online? Ja, das überlasse ich mal eurer Beurteilung, weil ich höre mich selber immer einwandfrei. Wie sieht's denn bei euch aus? Ein Traum. Ja, Wunder der Technik. Es ist dasselbe Hotel mit demselben Netz und diesmal geht's. Ja, ich kümmere mich traditionell kurz vor einem Bundesparteitag natürlich primär um selbigen. Wir haben es jetzt inzwischen auch hingekriegt, da ganz herzlichen Dank insbesondere an Geoffrey, dass das Antragsportal soweit vollständig ist. Es gab auch das, also alle Anträge, auch diejenigen, die E-Mail eingereicht worden sind, sind jetzt im Antragsportal und teilweise sind sie auch schon geprüft. Das wird sich aber auch bei den Unterstützern ja auch Mitgliedsrechte nachprüfen müssen. Und aus Gründen des Datenschutzes tun wir da nicht einfach jemanden Zugang auf die Mitgliederdatenbank einrichten oder da gar einen Dump ziehen, sondern da werden wir ein etwas datensparsameres Verfahren wählen. Von daher würde ich das noch ein bisschen hinziehen, aber bis zum Parteitag abgeschlossen sein. Wir wollen eigentlich, was heißt wir wollen, es gab das Angebot, so ein BPT-Argument aufzusetzen und ich habe da gesagt, ja klar, prima und seitdem ist auch nicht so wirklich was vorwärts gegangen, da muss ich nochmal nachhaken. Das wäre also schön, wenn es das gibt, aber so wirklich versprechen kann ich das nicht, weil ich es halt selber auch nicht einrichten kann. Was ihr aber auf jeden Fall tun könntet, ist schon mal die Anträge lesen, dann auf dem Parteitag informiert seid. Das sind diesmal auch gar nicht so furchtbar viele. Ist ja auch ein primären Wahlparteitag, aber wir haben auch nicht so unheimlich viel Kandidierende diesmal, zumindest bislang nicht, sodass gute Chancen bestehen, dass wir auch eine Reihe Anträge durchkriegen und dann ist es immer sehr hilfreich, wenn die Teilnehmer über diese Anträge informiert sind. Dankeschön, Michael. Gibt es hierzu irgendwelche Fragen? Die haben wir nicht. Okay, dann starten wir mal mit den Fragen, die wir im Pad stehen haben. Zunächst in Zeile 17. Wird noch Unterstützung beim BPT gebraucht? Das ist ja eine super Einstiegsfrage. Ich glaube, Michael, du kannst es am besten beantworten. Leider nicht so wirklich. Also nach jetzigen Kenntnisstand bräuchten wir noch so eine kleine Menge an helfenden Händen am Freitagnachmittag. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das ein oder andere Team auch noch unterbesetzt ist, aber noch nicht sich lautstark gemeldet hat, so dass ich das noch nicht mitbekommen habe. Ja, also Leute, die ohnehin in der Nähe sind oder schon am Freitag anreisen und einfach auch mal früher fahren können oder so, herzlich gerne. Und also insbesondere auch deswegen, weil wir diesmal Tische und Stühle selber stellen müssen. Und ansonsten vertröste ich euch alle mal auf die kommenden Vorstandssprechstunden. Wenn irgendwo noch Bedarf gemeldet wird, würde ich dann den entsprechend weitergeben. Dankeschön. So, wir haben niemanden am Saalmikro. Dann machen wir weiter mit der Frage in Zeile 18. Würde der BUFO unterstützen eine TO, die die Antragsreihenfolge des BPT enthält, in einem Mumble zu erarbeiten, unterstützen, Termin festlegen, aufrufen zum Mitmachen. Es gibt ja scheinbar ja kein BPT-Arguments mehr. Also wie eben ausgeführt, das ist auch noch nicht in Stein gemeißelt, dass es das nicht gibt. Zunächst haben da Antragskommission und Versammlungsleitung erstmal den Ball bei sich, um da das auch so ein bisschen aufzuteilen, was müssen wir zwingend machen, bis wir zum Beispiel Vorstand wählen können, bis Schiedsgericht wählen können, was müssen wir also vorher zum Beispiel an Satzungsänderungen beschließen und wir können aber ohne weiteres dann auch einmal, und das würde ich so sagen, so letzte Woche auch so ein Mumble-Mann. Aber wie ich die Piraten so kenne, wird dort ohnehin, wird es da einige TO-Vorschläge geben, so dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis vorab groß im Mumble zu besprechen wahrscheinlich auch so halbwegs überschaubar sein dürfte. Michael, gerade hat SCAP im Mumble-Chat geschrieben, dass BPT-Arguments kein Problem wäre, er würde sich drum kümmern. Das ist, hat wahrscheinlich auch technische Implikationen. Ja, ich glaube, er war das, dass sich auch schon mal bei mir gemeldet hat und brauchte wegen irgendwelcher Codes noch irgendwas. Müssen wir dann gegebenenfalls dann direkt klären. Okay, dann würde ich euch bitten, dass ihr das dann direkt ausmacht. Wir haben eine Frage am Saalmikro. Schreibreform, bitteschön. Ja, hoi, wo ihr gerade im BPT seid und Anträge, da passt es gerade. Wenn die Antragskommission einen Antrag zulässt und mit auf die Tagesordnung lässt oder den Antrag als korrekt bezeichnet und ich der Meinung bin oder jemand TMH, dass dieser Antrag nicht zulässig ist, wie ist der korrekte Weg, den ich da gehen muss, um meiner Meinung Ausdruck zu verleihen? Ja, das Einfachste wäre doch, du wendest dich an die Antragskommission. Auch das sind Menschen und nicht unfehlbar. Kann man immer mal was in der Schnelle übersehen haben oder so. Schick eine E-Mail oder wende dich direkt an Geoffrey und dann kriegen wir das doch sicher einvernehmlich gelöst. Wenn nicht, gibt es dann den üblichen parteiinternen Instanzenweg über Schiedsgerichte oder beim Parteitag dann gegebenenfalls den Juristen vom Dienst. Alles klar, ja, ich gehe davon aus, dass das klappt, aber falls es nicht klappt, weiß man nicht. Hoch, Geoffrey, du hier neben mir, hallo. Ja, schönen Abend. Nee, ich bin tatsächlich nur hier, ich habe meinen Namen gehört und dachte, ich gehe schon mal hoch, falls jemand eine Rückfrage hat. Ich habe nichts zu sagen, sondern wollte nur auf Abruf stehen. Gut, also Geoffrey, du scheinst im Moment nur erwähnt worden zu sein, aber nicht gerufen oder so. Möchtest du noch mal etwas sagen? Einen Gruß in die Runde? Nein, ich glaube, ich bin ja hinreichend bekannt. Ich gehe wieder runter. Ja, was ist, ich höre zu. Ich habe doch eine Frage. An mich? Ja, genau. Also ich habe gesehen, dass einige Anträge schon abgelehnt worden sind. Woher erfährt man denn eine Begründung dafür? Weil alle anderen Anträge sind überhaupt noch nicht behandelt worden und die sind eigentlich schon abgelehnt. Ja, wie kommt es dazu? Also ich habe das letzten Endes halt so gemacht, ich habe eine gewisse Checkliste, also nicht meine eigene, sondern letztlich eine, die sich halt logisch aus dem ergibt, was ein Antrag haben muss. Und ich habe jetzt im ersten Arbeitsschritt, habe ich das OTRS durchgearbeitet, habe Antragseingangsbestätigungen versendet und habe die Anträge aus dem OTRS ins Wiki übertragen. Und im zweiten Schritt habe ich dann begonnen, bei den Anträgen, die dann im Wiki standen, bei den Anträgen, die ganz offensichtlich die Formalkriterien nicht erfüllen, die schon mal rauszunehmen. Das ist letzten Endes so eine Siebgeschichte quasi. Ich habe jetzt quasi das gröbste Sieb durch. Das sind die Sachen, die formell nicht okay sind. Und die nächste Sache ist dann jetzt, die Anträge, die jetzt da sind, sind Anträge, die sind formell okay. Bei denen erstelle ich jetzt gerade eben eine Liste, wo ich einerseits quasi, wo ich für jeden Antrag die Mitantragsteller oder die Antragsteller aufführe und dazu deren Identifikationsdaten, also entweder die Mailadresse oder die Mitgliedsnummer, die hinterlegt wurde. Diese Liste geht dann an die Verwaltung, also an die Bundesmitgliederverwaltung. Die verifizieren mir, das sind alles Piraten im Sinne der Satzung. Die sind quasi ordentliche Mitantragsteller. Und dann werde ich bei denen ich quasi die Bestätigung habe, dass die Antragsteller okay sind, dann ein Häkchen reinmachen. Das ist letzten Endes einfach nur sozusagen die erste Charge ist schon mal durch. Und ich dachte persönlich, es ist einfacher, wenn ich bereits bei einigen Anträgen es reinschreibe, wo es meiner Meinung nach und auch allgemein nach der Meinung heraus unstrittig ist, als dass ich komplett gar nichts reinschreibe und dann am Schluss alle auf einmal. Super, vielen Dank. Eine kurze Nachfrage noch. Gibt es für die Leute, die jetzt abgelehnt worden sind, die also schon abgelehnt drinstehen, noch eine Möglichkeit der Nachbesserung, wenn es an irgendeiner Kleinigkeit lag, wie eine falsche Nummer oder irgendwas? Nicht wirklich. Also allgemein ist es halt so, es gibt eine Deadline und es wäre letzten Endes gegenüber den Mitgliedern, die die Deadline 4 eingehalten haben, wiederum ungerecht. Es ist jetzt allerdings auch die Frage, wie groß oder wie klein die Nachbesserung ist. Es sind tatsächlich auch, ich habe Anträge bekommen, da waren Kleinstmängel drin, wo ich dann oder wo wir dann gesagt haben, ich unter anderem auch in Absprache mit Michael, also ich habe ihm den Fall dann quasi geschildert, ohne irgendwie ins Detail zu gehen, sondern nur den Sachverhalt, ohne Antrag, ohne Namen, ohne gar nichts, und habe ihn gefragt, wie soll ich damit verfahren, und dann hat er mir in einigen Fällen gesagt, ja gut, das ist jetzt eigentlich egal, dann soll der oder diejenige das noch nachreichen, was da fehlt. Also das ist tatsächlich immer eine Abwägung gewesen. Wenn jetzt jemand ganz konkret einen Widerspruch dagegen hat, dann soll er sich nochmal an mich wenden, erstmal. Das heißt, bei den groben Problemen, die ihr gesehen habt, habt ihr die Leute nicht informiert vorher. Und bei denen, wo es Kleinigkeiten waren, die habt ihr informiert. Oder? Bei den Leuten, wo es grobe Probleme gab und ich diese Anträge dann aus formalen Gründen abgelehnt habe, habe ich sie, soweit ich das konnte, auch informiert. Also ich habe, ich will es nicht lügen. Ich glaube, ich hatte Fälle, in denen hatte ich quasi eine Kontaktadresse des Antragstellers. Da habe ich dem geantwortet. Ich hatte mindestens einen Fall, da hatte ich keine Kontaktadresse vom Antragsteller. Es war kein Name im Wiki hinterlegt, mir sagte der Name nichts. Da konnte ich dem Antragsteller nicht Bescheid sagen, weil ich habe keine Ahnung, wem ich Bescheid sagen sollte. Ansonsten meine ich, ich habe jedem, wo ich einen Antrag aus formalen Gründen abgelehnt habe, auch Bescheid gesagt. Sollte ich da jemanden vergessen haben, ich habe das in der Freitag auf Samstag Nachtschicht bis 3 Uhr früh erledigt, da ist es möglich, dass ich irgendeinen Namen übersehen habe. Wenn das so ist, dann soll sich die Person, die ich dann da übersehen habe, beim Feedback geben, bitte bei mir melden, dann bekommt die von mir natürlich eine ordentliche Begründung. Okay, ich will jetzt hier nicht rumtrollen, nur noch eine Nachfrage. Habe ich es richtig verstanden? Du hast diese Leute auch vor der Ablauf der Frist informiert oder erst danach? Weil danach wäre das ja eh nicht nachbesserungsfähig gewesen. Nein, ich habe sie erst nach Ablauf der Frist informiert. Aber du hast andere vor der Frist informiert, dass sie etwas nachbessern können? Nein. Okay. Tatsächlich habe ich erst, ein bisschen zu meiner Schande, habe ich erst 5 Tage, glaube ich, nach Ende der Antragsfrist angefangen, das OTS durchzuarbeiten. In der Hinsicht hat da niemand eine andere Behandlung bekommen. Es hat mir niemand eine Mail geschickt, sagen wir mal 6 Tage vor Ende der Antragsfrist, hat mir niemand eine Mail geschickt und gefragt, passt das so? Und ich habe dem dann gesagt, nee, ich bräuchte für die noch dieses oder jenes. Ja, das super. Ist nicht passiert. Okay, herzlichen Dank für die Antworten. Ja, dann nicht für, ich mache das ja gerne. Bevor wir weitermachen, André, bezieht sich das von dir auch auf das Thema? Nee. Okay, gut. Ich wollte nachgefragt haben, weil ob das okay ist. Bisher hat sich keiner beschwert, aber das Thema, denke ich, ist von allgemeinem Interesse. Deswegen konnten wir das da auch in dem Format besprechen. Okay, dann bitte die nächste Frage. André. Ich wollte erst mal fragen, ob man hier auch ein Statement abgeben darf oder nur eine Frage stellen. Ich kann leider nicht so gut reden, nicht. Also ich hoffe, die Leute verstehen mir im Podcast, weil ich habe so eine neurologische Erkrankung und kann nicht so gut reden. Ich habe dich jetzt nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Ja, genau darum ging es. Ich kann leider nicht so gut reden. Okay, wenn du nicht so gut reden kannst, kannst du schreiben? Ja. Okay, dann schreibst du bitte entweder im Mumble-Chat oder im Pet-Chat, dann kann ich die Frage auch vorlesen. Oder ein Statement. Ein Statement geht auch ein positives. Aber immer. Gut, dann schreibe ich immer. Okay, während es geschrieben wird, ich behalte es im Hinterkopf, kommt die Lilili dran. Genau, ich habe eine Frage genau für den André. Der könnte jetzt nicht kommen, weil er einfach keine Transportunterstützung hätte. Und da ist meine Frage, gäbe es so eine Infrastruktur, dass Leute, die halt einfach nicht selber kommen können oder eine Unterstützung brauchen, dass die irgendwie Unterstützung kriegen? Gehe ich recht in der Annahme, dass sich diese Frage auf den Bundesparteitag bezieht? Genau. Okay, wir haben auf dem Bundesparteitag das Team Barrierefreiheit. Wenn sich das auf so eine Geschichte beziehen sollte, einfach die Antonia kontaktieren oder die BBT-Orga, wir leiten das dann weiter. wenn es andere Fälle gibt, dass sich jemand das zum Beispiel finanziell nicht leisten kann, da haben wir den letzten Jahren das recht leger gehandhabt und geschaut, dass wir den irgendwo als Helfer unterbringen konnten, damit er Reisekosten abrechnen konnte. Das wurde dann von vielen Teams auch sehr intensiv genutzt, was zur Folge hatte, dass die Kosten diesbezüglich völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Und von daher gehe ich bei diesem Parteitag jetzt hin und schaue erstens mal rigoros danach, dass die Teams kleiner werden und dass solche sachfremden Erwägungen dann auch nicht mehr stattfinden. Andersrum wäre es natürlich wünschenswert, aber es passt einfach nicht zur finanziellen Situation des Bundesverbandes. Also für mich ganz konkret die Frage, der André müsste aus Berlin mitgenommen werden und braucht Unterstützung. Und er sagt, er kann nicht kommen, weil ihm keiner hilft, ob das halt möglich ist. Gibt es nicht andere Leute, die aus Berlin da runterfahren, Fahrgemeinschaften, Busse, manche FVs bieten Busse an oder sonst, also dieser Art von Möglichkeit. Ich weiß jetzt nicht gerade, ob Berlin sowas anbietet. Also wenn ich nicht völlig falsch informiert bin, sind die Berliner gerade dabei, einen Bus zu organisieren. Genau, das war meine Frage, weil dann kann man ihnen ja sagen, er könnte, er weiß nicht, ob er es gesundheitlich schafft, ja, klar, aber wenn, dann fände ich das gut, wenn man einfach das Angebot bereitstellt. Ja, aber im Zweifelsfall ist es sowas halt eher eine Frage an die jeweiligen Landesvorstände und nicht an uns, weil wir nicht wissen, was jeder Landesvorstand plant. Also wie gesagt, in Berlin weiß ich es jetzt zufällig, also ich hoffe, meine Info ist richtig, aber die sind, glaube ich, dabei, einen Bus zu organisieren. Frag da einfach mal bitte beim Landesvorstand nach. Und überall dort. Danke. Und überall, wo es keine Busse gibt, gibt es aber dann oft auch mal Fahrgemeinschaften und solche Geschichten. Einfach sich melden, das Anliegen in die weite Welt hinaustragen, zum Beispiel auch über Microblogging-Dienste wie Twitter, und irgendwann wird sich dann schon eine Lösung finden. In dem Zusammenhang eine andere Bitte. Wenn ich höre, gesundheitliche Probleme oder so etwas, bitte kündigt das, wenn ihr in Gefahr laufen solltet, dort medizinische Hilfe vor Ort zu brauchen, möchte ich euch bitten, das möglichst frühzeitig bei der MainOrga anzukündigen, dass wir so ein bisschen wissen, was da auf uns zukommen könnte und gegebenenfalls dafür Vorkehrungen treffen können. Dankeschön. Okay, ich würde bitten, falls der André zwischenzeitlich im Mumble-Chat gepostet haben sollte, dass ich darauf hingewiesen werde. Ich schaue immer, aber da geht recht viel durch und ich übersehe es möglicherweise. Pet-Chat habe ich im Auge. So, dann haben wir als nächstes den Bambam. Ich wollte eigentlich nur mal fragen, ob es eigentlich sowas wie eine Mitfahrzentrale für diesen WPT gibt. Könnte man ja zur Not irgendwie mal schnell einen Twitter-Account dazu machen oder so, wo sie sich alle absprechen können oder so. Könnte man das so vielleicht zentralisieren? Oder eine Wiki-Seite, du hast den Job. Oh Gott, Wiki finde ich zum Kotzen, aber ich mache euch gerne einen Twitter-Account und dann können sie alle da reinposten, wo sie hinfahren. Ich weiß nicht genau, wie man das macht. Liebe aber Leute, aber könnten wir ja mal so ganz schnell... Ja? Ich poste euch doch. Entschuldigung, du bist abgehakt. Ja, Michael hat einen Link in den Mumble-Chat gepostet. Ach, geil, danke. Und Couchsurfing gleich dazu. Hervorragend. Super. Jetzt habe ich nicht gesehen, wer zuerst reingekommen ist. Fangen wir mal oben an. Der Flow, bitte. Ja, eine kurze Frage zu der zweiten Halle, zu dem zweiten Teil der Halle. Ist das eine Schlafhalle, beziehungsweise gibt es eine Schlafhalle oder nicht? Nein, Falle. Das wollten die Würzburger explizit nicht anbieten. Nach Erfahrungen wie da bei einem früheren Parteitag, ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, welcher mit der Schlafhalle umgegangen worden ist, mit der dortigen. Ich poste aber gleich nochmal einen weiteren Link. Also auch in der Veranstaltungshalle kann nicht übernachtet werden. Du hast, Flo, du hast genau, wenn du rausgehst, ungefähr gefühlt 100 Meter. Ein Campingplatz. Also 50, 100, was weiß ich, es war nicht weit. Das wäre machbar. Die Hausmeister, wo wir unten waren, haben explizit gesagt, die wollen das nicht. Okay. Also diese gefühlten 100 Meter sind laut der Wiki-Seite 1,8 Kilometer, aber auch das ist etwas, was der normal durchschnittliche Pirat durchaus zu Fuß noch bewältigen kann. Ich danke dir, lieber Michael. Ich war mir nicht mehr sicher. Wunderbar. Der rote Korsar als Nächste. Ja, wo wir eben schon mal bei Gesundheit und Behinderung und so weiter waren, wie ist denn gewährleistet, dass diesmal auch, sagen wir, die Stimmkarten und Stimmzettel so sind, dass man die auch ausfüllen kann und nicht irgendwie schwarze Schrift auf dunkelviolettem Untergrund oder so? Deine Frage bezieht sich wahrscheinlich mehr auf die Stimmzettel und da haben wir die Schwierigkeit, dass da mal ein großes Stück bestellt worden ist. Wir werden für diesen Bundesparteitag, wenn ich korrekt orientiert bin, nicht eigens drucken. Von daher haben wir auch keine Chance, dort etwas an den Farben zu ändern. Naja, ich meine, für eine Partei, die das anspruchsvollste Programm im Bereich Inklusion hat, finde ich das eher ärmlich. Ja, hast du vollkommen recht. Wie der Michael gesagt hat, beim dort folgenden Parteitag werden wir versuchen, oder wird es, wenn es die nicht mehr gibt, dann werden wir neue drucken. Aber so eine Farbe kann man ja zur Not überspringen, oder? Genau, das wäre mein Vorschlag gewesen. Ich gucke mir das am Anfang an und sage euch, welche vier Zettel wir einfach nicht nehmen. Ich würde euch dazu auch empfehlen, die Entwürfe vom letzten LPT in Baden-Württemberg mal anzuschauen. Die waren echt gut. Ja, die waren gigantisch. Ist uns auch aufgefallen und die ist uns positiv in Erinnerung geblieben. Könnte man nicht einfach ein paar für die Leute, die mit Farbenprobleme haben, einfach schwarz auf weiß dazu tun und dann bei Bedarf ausgeben? Wahlgeheimnis? Ups, Entschuldigung. Ja, also, ich bin ja durchaus für alle kreativen Vorschläge offen, solange dieses gewährleistet ist. Dieser pragmatische Vorschlag von wegen, wir schauen uns mal die Zettel an und bitten dann die Wahlleitung, die unpassenden einfach zu überspringen, stellt sich nach meinem Dafürhalten derzeit als der sinnvollste Weg heraus. Meldet euch einfach rechtzeitig, dann am Samstag die Main-Orga wird an der langen Tischreihe auf der linken Seite ihren Platz haben. Sprecht's mich an, wenn ich nicht da bin, Birgit, wir würden das mit der Wahlleitung klar machen. Ich glaube nicht, dass das ein praktisches Problem geben wird. Ich kann leider auch nicht so richtig erkennen, wer sich immer gerade redet, weißt du, dieses rote München ist mir einfach zu schlecht. Warst du jetzt der Michael Ebner? Ja, genau. Und du findest mich beim Parteitag dann üblicherweise bei der Main-Orga, die diesmal im Saal angesiedelt ist. Gut, ich glaube, ich weiß sogar, wie du aussiehst. Noch besser. Roter Korsar, war's das oder hast du noch eine andere Frage? Offensichtlich nicht. Okay, dann machen wir weiter mit den Fragen im Pad. Wir haben in Zeile 19 gestrichen durch den Fragesteller selbst, sind in Zeile 20. Was hat das mit dem Root-Antrag, Klammer PP009, Klammer zu, auf sich, der auf der Vorständeliste besprochen wird? Ja, dabei handelt es sich um eine Initiative einiger Piraten, die einen Antrag eingereicht haben. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den hier diskutieren können sollten. Ich finde es jetzt nicht gut, irgendwie einzelne Anträge jetzt hier irgendwie an prominenter Stelle hier irgendwie zu diskutieren. Ich denke, das führt zu einer ungleichen Behandlung allgemein. Aber es ist durchaus eine Überlegung, dass wir mal ein eigenes Mumble ansetzen mit der Vorbesprechung der Anträge. Okay. Wir haben weiterhin keine Fragen am Saalmikro, obwohl das heute eigentlich sehr schön ist, dass relativ viele Leute am Mikro stehen, das macht die Sache etwas lebendiger. In Zeile 21 des Pads steht die Frage, im UP-Mumble war eine Beteiligung von in Anführungsstrichen einfachen Piraten nicht vorgesehen, Klammer auf, Seko hat sich das wohl anders vorgestellt, Klammer zu, wäre, falls es ein nächstes Treffen gibt, ein Punkt, auf den der BUFO achten sollte. Vielleicht sollte auch der BUFO einladen? Also wenn es so ein Gespräch geben würde, das würde aus meiner Sicht nach Würzburg passieren und dann könnten wir das auch in diesem Mumble machen. Man tauscht es, das ist ein Vorschlag von mir und wenn, also ich denke mir, man sollte das auch in der Gesamtpartei besprechen, nicht nur zwischen zwei oder drei Bufos mit zwei oder drei Yuppies. Also ich stelle mir das anders vor. Das ist meine persönliche Meinung. Also ergänzend, zwar jetzt auch nicht unbedingt das Format, das wir so präferiert, dort etwas einen offeneren Raum und mehr Diskussion von allen hätte ich durchaus begrüßt, aber Soweit mal, die Yuppies hatten augenscheinlich ein bisschen Sorge, dass sie dort zu stark getrollt und völlig aus dem Ruder läuft. Das war dann nicht der Fall. Ich bin hoffnungsfroh, dass es, sollte es ein nächstes Mumble geben, dass das dort alles etwas spontaner und offener sein wird. Dankeschön. Machen wir weiter in Zeile 23. Steht weiter niemand am Mikro. Die Piraten Dresden verweigern eine Beteiligung am P-Shop Crowdfunding mit der Begründung, er kaufe zu teuer ein und deshalb sei kein Spielraum dafür da. Kann ein Bufo bitte dazu Stellung nehmen? Mit einem Link auf einen Tweet. Und dann eine weitere Frage. Stimmt das, dass der P-Shop zu teuer ist oder wollen die Piraten Dresden keine faireren und daher etwas teurere Zulieferkonditionen, die der P-Shop anstrebt? Da kann ich gerne was dazu sagen. Also was jetzt oder auf was die Piraten Dresden da jetzt konkret anspielen, kann ich nicht sagen. Mir ist diesbezüglich keine Beschwerde von ihnen bekannt. Ich wüsste jetzt auch nicht, um welche Artikel es konkret geht, so dass man da mal irgendwie die Zahlen angucken könnte, um das zu prüfen. Soweit ich informiert bin, werden die Preise für die Gliederungen vom P-Shop so gestaltet, dass da quasi kaum Gewinn gemacht wird. Das heißt, das sind eigentlich die Selbstkosten. Mit einem kleinen, geringen Aufschlag, weil wir die Struktur ein bisschen bezahlen müssen. Aber wie gesagt, ich kann den Vorwurf so jetzt nicht nachvollziehen. Da müsste man mal mit den Dresdnern sprechen, was konkret ihre Vorwürfe sind. Ja, und ich sehe gerade, der P-Shop reagiert auch schon gerade auf Twitter. Ich wäre glücklich darüber, wenn die einzelnen Gliederungen uns, oder was heißt ja uns, im P-Shop da sagen und nicht einfach irgendwas rausballern. Also, danke. Christos, bezieht sich wahrscheinlich nicht nur auf den P-Shop, sondern auf Kritik allgemein. Ja, wäre nicht schlecht. Gut, am Saalmikro steht weiter niemand, also machen wir weiter im Pad. In Zeile 25, ich finde den Slogan Zukunft, was Arbeit abschafft, gut. Als Ex-Kundendiensttechniker würde ich dafür plädieren, Themen zu setzen und auch direkt eine Lösung dafür anzubieten. Aus meiner beruflichen Erfahrung kann ich sagen, dass die Menschen es sehr zu schätzen wissen, wenn kompetente Leute ihnen Lösungsvorschläge machen. Ich vermute mal, das war vom André. Jo, das war ein Statement. Sollten wir das kommentieren? Das war von mir. War nur ein Kommentar. Darf ich kurz was den Kommentar kommentieren oder wollt ihr weitergehen? Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, was ich darauf antworten soll. Ich habe jetzt einen Slogan, der ist nett. Gar nichts. Ich gebe wieder einen Zuhörer. Also, wenn ich das mal kurz ein bisschen auslegen darf. Ich habe so verstanden, dass André uns sagen möchte, er fände es sehr gut, wenn wir im Bereich von politischen Botschaften, Campaigning, nicht nur allgemeine Slogans und Forderungen machen, sondern gleichzeitig in diesem Slogan auch noch sagen, wie das am besten dann gemacht wird. Und hat eben diesen Slogan als Beispiel dafür genommen, als Anregung an den Bufo, dass er da vielleicht mal in die Richtung nachdenkt oder alle Leute dir was tun. André, widersprech mir, wenn ich das falsch aufgenommen haben sollte. Nee, ist richtig. Ja, wenn es in diese Richtung geht, dann einfach mit dem PR-Team zusammenarbeiten und finde ich gut. Ich grundsätzlich. Okay, Bamba, bitte. Ich finde die Idee auch gut. Natürlich Lösungen anbieten, wobei man natürlich dann, wie das viele machen, ganz kurz vor den Wahlen durchaus was Knackiges bringen kann. Also so einen kurzen Einprägsamen. Allerdings finde ich den Slogan, den müsste ich jetzt relativieren, weil für Leute, die in der IT oder als Coder wie ich tätig sind, ist Zukunft das, was verdammt viel Arbeit bedeutet. Ja, also aber an sich die Grundidee ist wirklich gut. Super. Bama, wolltest du, war das ein Kommentar? Du bist schon weg, dann CC bitte. Kommentar zum Kommentar. Moin. Ausweichlich des Pets wurde, ich bin ein bisschen später dazu gekommen, wurde das vergangene Wochenende und der AfD-Parteitag noch nicht thematisiert. Ich hoffe, da irre ich mich nicht, ansonsten bitte ignorieren. Ich würde ganz gerne wissen, wie ihr den vergangenen Parteitag unserer Konkurrenz, also Mitbewerberpartei um Mandate, sage ich mal vorsichtig, bewertet und ob ihr gegebenenfalls etwas für die Piraten aus dieser Veranstaltung habt ersehen oder lernen können. Ja, okay, dann mache ich mal den Anfang zu der Frage. Ich war das ganze Wochenende mit Arbeiten beschäftigt für die Partei. Ich habe tatsächlich den AfD-Parteitag nur am Rande mitbekommen und auch die Ergebnisse nur am Rande und habe mich diesbezüglich noch nicht intensiv mit den Auswirkungen oder den ja möglichen Konsequenzen und so weiter beschäftigt, aber das habe ich auf jeden Fall noch vor, diese Woche. Möchte jemand der anderen Berufs was dazu sagen? Kann er bitte nochmal die Frage wiederholen? Sorry. Die Frage war, ob ihr den AfD-Parteitag verfolgt habt und ob ihr da etwas für die Piraten draus ziehen konntet, beziehungsweise wie ihr den insgesamt bewertet. Also ich kann ja gerne meine persönliche Bewertung geben. Ich war in Polen. Ich habe neben dem Parteitag, wo ich selber war, mitgekriegt, dass sich die AfD zerrissen hat. Ich habe aus Quellen mitbekommen, dass die Liberalen dort austreten werden. Die sind aus meiner persönlichen Sicht eine Rechtsaußenpartei geworden, was sie vorher auch waren. Und sie sind jetzt, ich finde es gut, strategisch gesehen finde ich es gut, dass sie sich überhaupt nicht mehr wählbar gemacht haben. Die haben ihre führenden Liberal-Konservativen verloren. Persönlich finde ich es gut so. Reicht dir die ehrliche Antwort oder willst du jetzt eine Analyse auf die Schnelle noch dazu haben? Nee, reicht mir völlig. Ich meine, es ist ein paar Tage her und ihr wart alle unterwegs. Es war jetzt nur die Frage, ob ihr schon was mitbekommen habt. Das ist das, was ich jetzt in Schnelle sagen kann. Also es ist im Endeffekt für uns als Piraten ist es gut. Im Endeffekt für die ganze Demokratie ist es gut. Wenn ich mir die Slogans da angucke, als Ausländer fühle ich mich da schon ein bisschen verarscht. Ob ich jetzt die NPD mir angucke oder ob ich mir die AfD angucke, sind die Slogans ähnlich gemacht worden. Ich hoffe, das kommt halt auch bei den Leuten an. Also es reicht ja nicht, dass wir als Piraten da hingehen und sagen, gipie, die zerlegt sich. Es muss ja nicht bei uns ankommen, sondern bei den Leuten. Und das, was die gemacht haben, das haben wir noch nie geschafft, so einen Streit. Also das war ja, keine Ahnung, also wenn die Hälfte der Tweets stimmt, die Journalisten, die ich folge, geschrieben haben, dann muss es eine katastrophale Veranstaltung gewesen sein. Und ich habe zweimal im Stream reingeguckt, da gab es so einen komischen Chat darunter und in diesem Chat, Gott, da wurde ich sogar rot, was da geschrieben wurde über Griechen und Ausländer und man sollte alle Balkanleute ausweisen und weiß ich nicht. Also ich war da sehr pikiert, überrascht. Also ich kann auch ganz andere Worte nennen, wie ich drauf war, aber das wollte ich jetzt hier nicht so zum Ausdruck bringen. Besser, ja. Chris, das, da wollen wir dich uneingeschränkt darin unterstützen. Ich selber bin nicht dazu gekommen, das zu verfolgen. Ich glaube auch nicht, dass mich jetzt, selbst wenn ich die Zeit gehabt hätte, ein Parteitag der AfD so interessiert hätte. Möchte aber mal einen kleinen Bogen schlagen zum anderen großen Ereignis an diesem Wochenende, nämlich der Abstimmung in Griechenland. Diese beiden Ereignisse haben tatsächlich eine, wenn auch kleine Schnittmenge, nämlich dass es in diesem Lande doch kleinen, aber durchaus relevanten Teil von Leuten gibt, die Entwicklung des Euros mit großer Sorge betrachten. Und ein Teil davon ist bei der AfD gelandet oder war bei der AfD gelandet. Da scheinen ja auch jetzt Absetzbewegungen stattzufinden. Und da war sicher auch ein Klientel drunter, das nicht rassistisch ist. Das mag vielleicht nicht allzu groß gewesen sein, aber da wird es sicher auch den einen oder anderen gegeben haben. Und möglicherweise ist es Aufgabe auch der Piratenpartei, explizit jetzt nur denjenigen, die einzig allein wegen diesen Währungsfragen zur AfD gegangen sind und nicht wegen dieser anderen Gründe, denen eine neue Heimat zu bieten. Und zwar jetzt nicht, dass wir irgendwie auf diesen Raus aus dem Euro oder was auch immer Zug aufspringen, sondern dass wir ganz klar offensiv für die europäische Einigung und für den Euro werben, aber Wege aufzeigen, wie man dieses Projekt zukunftsfähig machen kann. Wir haben derzeit die Situation, dass wir im Euroraum Volkswirtschaften mit sehr unterschiedlicher Wettbewerbsfähigkeit haben. Und diese Unterschiede in den Wettbewerbsfähigkeiten können sich derzeit dann nicht mehr über die Wechselkurse ausgehen. Da müsste dringend ein Mechanismus geschaffen werden, so analog zum Beispiel zum deutschen Länderfinanzausgleich, ohne jetzt unbedingt dessen Nachteile übernehmen zu müssen, um dort einen Mechanismus zu schaffen, den Euro auf ein stabiles Fundament stellt. Weil so wie das jetzt funktioniert oder jetzt gerade gehandhabt wird, kann es auf Dauer einfach nicht funktionieren. Es kann nicht sein, dass Deutschland über für Deutschland günstige Wechselkurse da massiv Exportüberschüsse erwirtschaftet und die Volkswirtschaft dadurch boomt. Das ist jetzt nicht allein Deutschland, aber auch hauptsächlich Deutschland, und dass wir von diesem Gewinn, den wir da ungerechtfertigterweise machen, das ist, grenzt fast schon an das, was die Juristen ungerechtfertigte Bereicherung nennen, dass wir von dem nichts abgeben. Ich glaube, der Michael hat dann gerade meine zweite Frage vorweggenommen. Ich wollte nämlich auch noch mal nach Griechenland fragen. Vielen Dank. Wunderbar. Okay, dann mit eurem Einverständnis, Bamba war schon ein paar Mal, Stimmbürger wäre jetzt dran. Ich wollte da nochmal nachfragen zum AfD-Parteitag, wer den Stream verfolgt hat. Und das ist jetzt eine Frage an Michael Ebner. Funktioniert die Klimaanlage in Würzburg? Ich weiß noch gar nicht mal so genau, ob wir eine haben. Es ist aber eine sehr große Halle, die wir nur zu einem kleinen Teil besitzen. Von daher glaube ich, dass wir dort keine größeren Probleme kriegen werden. Ja, dass es natürlich Sommer ist, ist klar. Aber ich versuche mich da mal schlau zu machen. Schreibreform bitte. Ich habe nochmal eine Rückfrage zu dem, was du gerade gesagt hast. Bezog sich das auf die Wähler der AfD oder auf die Mitglieder, die von dem Laden gerade die Nase voll haben? Vor allem bezieht sich es das nur auf einen kleinen Bruchteil. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch bei den Mitgliedern der eine oder andere gelandet ist, der jetzt von dieser rassistischen Entwicklung schon länger die Nase voll hatte und wegen seiner Euroskepsis dort geblieben ist. Klare Geschichte müssen wir uns sehr genau anschauen, wenn da Leute zu uns kommen wollen. Michael, und ich glaube Michael, auch, dass... Michael, da widerspreche ich dir. Die haben den Lucke als Linken bezeichnet. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier denen die Hand reichen sollen, dass die zu uns kommen. Bitte. Ich muss auch ehrlich sagen, ich möchte niemanden, aber auch wirklich niemanden bei den Piraten sehen, der in dieser Halle sitzt und sich dieses Nazi-Geschwafel von Petri und von Storch zieht und in dieser Partei auch nur länger als 20 Sekunden ertragen hat, bei den Piraten sehen. Ich will solche Leute eigentlich überhaupt nicht sehen. Michael, du hast es nicht verfolgt. Das war Menschenveracht. Mal im Ernst. Also, wir haben die Grünen als, ich will es nicht wiederholen, bezeichnet. Die haben die Linken als, also da sind Sprüche rausgegangen, das geht nicht. Das funktioniert nicht und die Leute haben geklatscht. Die haben den Lücke als, der hat versucht, eine Spitze für die Moslems für den Islam abzutreten und der wurde ausgebuht. Geht gar nicht. Bitte. Also klare Geschichte, ich habe das nicht verfolgt. Allerdings auch wenn ihr beim Smaha macht, mal nachhört, als die gegründet worden ist, diese Partei, sind dort zwei, drei Piraten dorthin, Fabio Reinhardt auf jeden Fall und der andere Name, ja, Thomas Fied und vielleicht noch mal einen dritten dazu. Die haben sich durchaus schon skeptisch geäußert. wohl in eine sehr konservative Ecke teilweise geht. Allerdings war das zum damaligen Zeitpunkt doch eine ganz andere Liga als das, was ich jetzt von euch so berichtet bekomme. Und ich möchte sicher nicht über jeden, der dort einmal vielleicht auch versehentlich reingeraten ist, den Stab brechen. Aber wie gesagt, muss man sich dann im Einzelfall aber auch sehr genau anschauen. Gut, als nächstes hätten wir jetzt den Bambam, dann CCPR02 und Roter Korsar, sofern wir noch die Zeit haben. Wir haben noch 4 Minuten. Oh. Dann versuche ich es ganz schnell zu machen. Also wenn man sich mal von den Inhalten, wenn man von denen mal absieht, wo ich die AfD wirklich grauenvoll finde, war meine Analyse, dass die ihren Neuigkeitsbonus eigentlich viel schneller verspielt hatten als wir, ja, dass sie jetzt in so einer Zerfleischungsphase sind, und meiner Meinung nach kommen wir gerade aus so einer raus. Aber von den Inhalten her halte ich das wirklich für unvereinbar, und hier stand ja auch im Chat, hier gibt's eine Erklärung zu. Mir jetzt die Hälfte gespart. Weiter. Zieht sie bitte. Ja, ganz kurz und knackig. Es gibt einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der AfD. Steht ihr weiterhin dazu, ja oder nein? Und würdet ihr Ex-AfD-Mitglieder die Aufnahme prüfen, oder würdet ihr erstmal dazu tendieren, sie abzulehnen, bis sie einen guten Grund darlegen, warum wir sie aufnehmen wollen? Es gibt einen Parteibeschluss und natürlich stehen wir dazu. Was sollen wir denn sonst machen? Selbstverständlich werden wir keine AfD-Leute aufnehmen. Das habe ich ja, glaube ich, eben gerade schon mal gesagt. Die Frage an alle, ich hätte jetzt dich ausnehmen können, Christos, aber Hermi und so und Marc und Michael würde mich auch interessieren. Und was man dagegen machen könnte, man könnte sich natürlich auch dafür einsetzen, ihn aufzuheben, wenn man dagegen ist. Das wäre ja eine Möglichkeit. Naja, sorry, mich nervt die tendenziöse Frage ein bisschen. Natürlich haben wir eine Unvereinbarkeitserklärung und da stehen wir alle zu, und da spreche ich auch für meine Vorstandskollegen. Fakt ist, wenn ein Neumitglied kommt, kannst du nicht das Neumitglied irgendwie auf Herz und Nieren prüfen und sagen, hey, warst du schon mal bei der AfD? Im Zweifelsfall würde der dann lügen, so, und dann hätten wir das Problem, du hast halt jemanden aus der AfD in der Partei aufgenommen. Das kommt halt leider vor. Noch sind wir nicht dabei, Gesinnungsprüfungen durchzuführen. Wenn bekannt ist, dass es ein ehemaliges AfD-Mitglied ist, dann bleibt es der jeweiligen Gliederung, im Zweifelsfall dem KV, der für die Aufnahme zuständig ist, das zu überlegen und das wohlweislich zu überlegen, ob sie die Person aufnehmen oder nicht. Ganz einfach. Genau, ich kann mich dem voll und ganz anschließen. Die Aufnahmeentscheidung treffen nicht wir, obwohl wir voll und ganz hinter diesem Unvereinbarkeitsbeschluss stehen. Und dementsprechend sind hier unsere konkreten Einflussmöglichkeiten begrenzt. Gut, dann haben wir alle UFOs durch. Geoffrey, bitte. Ja, ich wollte nur kurz fragen, rein systematisch, wenn ein Neumitglied zu uns käme und, also ein oder nicht ein, also ein vormaliges AfD-Mitglied beantragt Mitgliedschaft bei den Piraten, wir nehmen den auf, weil wir es nicht wussten, nicht wissen konnten, was auch immer, ich meine, menschlich Fehler passieren, wäre dann nicht eigentlich die Aufnahme ungültig? Also rein juristisch betrachtet? Das fragt doch bitte die Juristen. Also, ich meine, deswegen dann die Frage in die Runde jetzt. Nee, also solange der nicht unter Vorspiegelung falscher Tatsachen oder da auf eine Frage die Unwahrheit sagt, hat man da sehr wenig Handhabe. Es gibt einen Fall, ein Schiedsgerichtsurteil, an dem war ich damals sogar mit beteiligt. Das war jetzt nicht AfD, sondern NPD. Allerdings war der Betreffende, hat dann kandidiert und hat das bei der Kandidatenbefragung falsch beantwortet. Und da haben wir dann gesagt, okay, das ist ein klarer Grund für einen Parteiausschluss. So, wir haben noch 1 Minute, deswegen würde ich sagen, letzte Frage von der Astrid, bitte. Nee, lass mal lieber den CC vorher. Ich kann das auch gleich noch sagen, ich wollte mich eigentlich nur bei Hermi bedanken, also mach mal. Okay, also CC stellt die letzte Frage. Alles klar, ich beziehe mich auf den Beschluss Nummer 15656. Da geht es um Reisekosten für das Bundesschiedsgericht. Und mich würde interessieren, warum hier offenkundig vom Prinzip des mündlichen Vortrags, der auf den Bundesparteitagen bislang immer Usus war, jetzt abgewichen werden soll und der Bundesschiedsgerichtsarbeitsbericht offensichtlich nur noch schriftlich vorgelegt werden soll, weswegen auch kein Tagesordnungspunkt auf dem BPT dafür vorgesehen ist. Moment, das beantworte ich lieber mal selber, weil die Kollegen da von dem Vorgang wahrscheinlich noch gar keine Kenntnis haben. Also es gab, wenn du dieses entsprechende Redmine-Ticket dir anschaust, ist das ein Mailverkehr, zwei Mails vom Bundesschiedsgericht und eine Nachfrage von mir dazwischen. Die haben einen Reisekostenantrag gestellt und in unserer Schiedsgerichtsordnung steht auch drin, dass die notwendigen Auslagen, insbesondere Reisekosten, zu erstatten sind. Und da habe ich nachgefragt, von wegen, Sie mögen doch bitte eine Begründung nachreichen, wieso Sie das für notwendig erachten. Georg hat da nachgebessert und dann habe ich das als Ticket reingestellt. Das ist jetzt ein ganz normaler Umlaufbeschluss. Jetzt schauen wir mal, wie der ausgehen wird. Völlig klare Geschichte, wenn wir da entsprechend Reisekosten genehmigen oder aber für den Fall, dass die ohnehin da sind, spricht ja auch nichts dagegen, dass dort ein entsprechender Bericht vorgetragen wird. In der Satzung steht allerdings drin, sie haben zu den gesamten Fällen, die sie behandelt haben, haben sie in diesen Bericht aufzunehmen. Das könnte also etwas länglich werden und die Frage ist, ob da ein schriftlicher Bericht nicht auch mehr Sinn macht, weil wie viel werden diesen Ausführungen des Schiedsgerichtes dann folgen, wenn die irgendwie eine Liste von Aktenzeichen runterrattern, wo das genauso gut im Wiki beziehungsweise auf deren Webseite steht. Da kann man durchaus die Frage stellen, welche Form da angemessen ist. Naja, die Praxis war ja bislang, da spreche ich aus eigener Erfahrung auch, dass es beides gibt. Einerseits einen vollumfänglichen schriftlichen Bericht, der zum Protokoll gegeben wird und einen mündlichen Vortrag, der die Highlights eben schildert, damit der Parteitag auch über die aktuellen Entwicklungen so ein bisschen informiert bleibt. Ganz abgesehen davon, dass es auch darum ging, Neuerungen zu kommentieren, beziehungsweise auch sich einfach nur für die Zusammenarbeit mit den anderen 16 Schiedsgerichten zu bedanken. Also war das ein Versehen, dass es aus der Tagesordnung gestrichen wurde? War das Plan? War das ein Zufall? Würdet ihr das ändern wollen oder würdest du das ändern wollen? Also die Tagesordnung ist ja längst noch nicht diesem Detailgrad erarbeitet, wie sie nachher abgefeiert wird. Da ist diesbezüglich noch überhaupt keine Entscheidung gefallen. Okay, so, jetzt haben wir 22.03 Uhr, ein bisschen überzogen. Ich würde vorschlagen, dass wir an dieser Stelle unterbrechen, bis zum nächsten Montag, wieder um 21 Uhr hier. Ich darf mich bei den anwesenden Bufos bedanken, bei den Zuhörern, bei den vielen Rednern am Saalmikro und ich wünsche euch allseits einen schönen Abend. Die Aufnahmen werden jetzt bitte gestoppt. Ja. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.